Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder.